Sechsfach-Fernsprecher Telekommunikacja Polska, Höhe Polnische Post in der Straße Juliuszka Slowakigo, Swinemünde an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören, wie gesagt, sechs Fernsprecher, drei silberne und drei gelbe Fernsprecher, die allerdings hier andere Überdachungen aufweisen. Die ganzen Dinger, die hier rumstehen, sind nicht aus durchsichtigem Fiberglas, sondern aus blauem Metall mit Seitenfenstern aus Plexiglas. Ansonsten gehört zur Ausrüstung dieser über Eck angeordneten sechs Fernsprecher vor der polnischen Post ein gelber Gitterkasten auf Rollen, in dem auch hier wiederum Plastikflaschen gelagert werden, sowie einige, ich glaube, polnische Touristen, die hier über den Bürgersteig flanieren. Zur weiteren Ausrüstung gehört hinter den Fernsprechern ein kleines Beet, in dem anscheinend Erdbeeren und Brunnenkresse angebaut werden. Ganz hinten in der Ecke stehen drei ehemalige Farbeimer, die unter einer Regenrinne Regenwasser auffangen. Ansonsten hier vor der polnischen Post keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.